1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche und das ist ja auch eine vollständige Woche. Vorige Woche war es ja ein bisschen durcheinander durch den Feiertag und durch unseren Ausfall im Fernsehen. Aber diese Woche sind wir von Montag bis Freitag für euch da. Und wir beginnen am Montag mit einer freien Themennacht, wie ihr das ja kennt. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Gerda und Gerda ist 60 Jahre alt. Hallo Gerda. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Gerda? Ich bin seit einem Jahr Witwe und mein Mann war 2,5 Jahre krank. Wir haben eine ganz, ganz wunderbare Ehe geführt. Sehr aufregend, sehr interessant, sehr interessiert an allen Dingen. Und ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, auch wieder jemanden kennenzulernen. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wie. Weil ich alles mit meinem Mann zusammen gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, wo ich allein hingehen kann. Ja. Ich habe auch keine Freundinnen, mit denen ich so etwas unternehmen könnte. Wie lange warst du verheiratet mit deinem 22 Mann? 22 Jahre. 22 Jahre? Ja. Und das waren 22 wunderbare Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. 22 wunderbare Jahre. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man auf sowas zurückblicken kann, ja, in seinem Leben. Das haben nicht so viele Menschen. Das weiß ich. Ja, das haben wirklich nicht so viele Menschen. Vor einem Jahr gestorben? Ja. Plötzlich gestorben? Ja, er ist am Krankenhauskeim gestorben. Er war also eigentlich ganz gut drauf und dann hat er Chemo bekommen und hat während der Chemo sich den Krankenhauskeim eingefangen, mhm, aber und war innerhalb von 3 Tagen tot. Von 3 Tagen? Ja. Dann hat es ihn aber sehr heftig erwischt. Ja. Aber er hatte eine Grunderkrankung, er war krebserkrankt. Ja, ja, ja, richtig. Mhm. Und das war schon 1,5 Jahre vorher. Das heißt, ihr konntet euch gar nicht richtig verabschieden? Nein, nein, nein. Die letzten Worte waren, fahr vorsichtig nach Hause, ist schon dunkel und lass mir das Handy hier, ich ruf dich morgen an. Das war alles. Und dann konnte er gar nicht mehr sprechen? Nein, nein. Er ist dann bewusstlos geworden, ins Koma gefallen, ja, oder? Ja, ja. Wie ist das denn für dich, dass ihr gar nicht richtig habt Abschied nehmen können? Schlimm. Mhm. Das war schlimm. Mhm. Und es war auch eine irre lange Phase der Trauer. Und ich habe dann auch so spezielle Riten, die wir immer hatten, wie Weihnachten oder so, habe ich wirklich für mich allein durchgezogen. Mhm. Genauso, wie du es mit ihm gemacht, ja, hast? Ja. War das hilfreich oder war, ja, das... Ja, für mich ja. Ja. Total hilfreich. Interessant. Ich würde jetzt im ersten Moment denken, das tut dann noch mehr weh. Nein, nein. Du hast es genauso gemacht, wie ihr es 22, ja, Jahre lang gemacht habt. Ja. Was noch für Riten? Ja, so bestimmte Dinge, an bestimmte Orte zu fahren. Hm. Spaziergänge an den gleichen Stellen. Ja, ja, genau. Die gleichen Bänke aufgesucht, wo man vielleicht gesessen hat oder weiß ich was. Ja, so gleiche Musik gehört und einfach solche Sachen. Und ich merke also, dass mir das gut getan hat und dass ich dadurch die Trauer besser verarbeitet habe. Das ist wirklich so interessant, was du erzählst. Das verdeutlicht nochmal, dass jeder Mensch, aber wirklich jeder Mensch, einen anderen Trauerweg geht. Ja. Es war auch für die meisten meiner Freunde überhaupt gar nicht verständlich, so zu handeln. Ja. Ich bin natürlich dann über die Weihnachtstage eingeladen worden, wo ich überall hinkommen sollte. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin da und da und hatte aber da abgesprochen, dass ich wirklich für mich allein sein möchte, weil ich so bestimmte Sachen einfach machen wollte für mich alleine. Und das war auch gut so. So, 22 Jahre eine tolle Ehe geführt. Ja. Große Liebe. Ja, mit Schmetterlingen im Bauch bis zum letzten Tag. Jetzt ist der Mann ein Jahr tot. Ja. Und du hast eine heftige Trauerphase hinter dir und fühlst dich jetzt aber schon, was heißt schon? Nein, schon kann ich nicht sagen. Fühlst dich jetzt bereit für eventuell eine neue Beziehung? Ja, einfach körperlichen Kontakt zu haben, in den Arm genommen zu werden, auszugehen, zu lachen, tanzen zu gehen. Mhm. Und ich bin also kein Rollator-Fraktionstyp. Und das ist einfach das Problem. Ja, und du könntest es auch schon. Also emotional könntest du das jetzt. Ja, das hat also nichts damit zu tun, dass ich meinen Mann jetzt nach hinten geschoben habe. Der wird auch immer gegenständlich sein. Vielleicht ist es ein Zeichen, was für eine gesunde Beziehung ihr geführt habt, dass du das jetzt kannst. Ja, so seit Ostern merke ich das. Ich finde das wirklich toll und beachtens- oder bewundernswert auch. Und wahrscheinlich denkst du, was ich ja auch so oft hier den Leuten sage, dass dein Mann wahrscheinlich auch zu dir gesagt hätte, mach's dir noch schön. Bestimmt. Mach es dir gut in deinem Leben. Ja. Ja, ja. Weil in unserer Ehe war also immer der andere die wichtigste Person. Mhm. Von beiden Seiten. So, jetzt müssen wir für Gerda einen tollen Burschen finden. Einen tollen Burschen nicht, aber sagen wir mal, dass ich einfach mal eine Idee kriege, was kann ich unternehmen. Du wirkst ja eigentlich so von der Stimme her sehr lebenslustig. Bin ich auch. Du bist ein lebenslustiger Typ. Dann könnte ich schlussfolgern, dass du auch einen großen Bekanntenkreis hast, Freundeskreis. Interessanterweise war der riesengroß und dann wurde mein Mann krank und die Bekannten wurden immer weniger. Man setzt sich ja nicht gerne mit Krankheiten auseinander, ne? Genau so ist es. Das ist also... Da macht man gerne einen Bogen drum. Ja, da haben die Leute die Straßenseite gewechselt, um mich zu grüßen und das finde ich also lächerlich. Sogar. Wie lange insgesamt war dein Mann denn krank, also mit der Krebserkrankung? Anderthalb Jahre. Ja. Mhm. Ja, das ist so eine Sache. Bist du im Internet? Ja, auch, ja. Also was kann man machen? Ich also finde, so in Chatten, das möchte ich nicht. Nee, ist mir schon klar. Ich glaube, die normalste und geerdetste Form, jemanden zu treffen, ist, dass man genau dahin geht, wo viele Menschen sind. Ja, dass und das ist einfach das Problem, dass ich mich da, sagen wir mal, auf Glatteis bewege. Ne? Warum? Weil ich 22 Jahre nie allein weggegangen bin. Weil wir wirklich alles zusammen gemacht haben. Gut, da musst du jetzt durch. Ja, und ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen sollte. Das ist das nächste Problem. Ja, ist mir schon klar, dass so mal eben in die Kneipe also gehen. Ich habe keine Lust hier auf Tanztee nachmittags. Ich finde immer gut, wenn man auch vielleicht wenn man ein bisschen älter ist, dass man dahin geht, wo viele Menschen sind. Das heißt, zu Vereinen geht, zu Gruppen geht. Im Prinzip gezielt das aufsucht, was man vielleicht auch noch mit seinem Hobby, mit dem eigenen Hobby verbinden kann. Hab neulich zu einer Anruferin hier gesagt, wenn du gerne singst, geh in Chor. Wenn du gerne Sport machst, geh in Sportverein. Wenn du in der Kirche aktiv bist, geh in eine große kirchliche Gruppe. Geh auf Reisen mit den Leuten. Und so weiter. Weißt du, letztendlich nur alles das zu unternehmen, wo man die Hoffnung hat, dass man auf eine große Gruppe von Menschen trifft. Ja, also ich hab vor 3 Jahren mal eine Kreuzfahrt gemacht. Das war also jetzt unabhängig, die habe ich mit einer Freundin gemacht. Aber Mensch, ich muss ehrlich sagen, das war so katastrophal. Achso, die Kreuzfahrt hat dir nicht gefallen. Ich fand das so schrecklich. Wirklich, das war also... Schade, das wäre nämlich auch eine gute Idee, wenn du die Kohle dafür hättest, dass du sagst, okay, dann mache ich mal eine Kreuzfahrt rein. Also ich fand das so schrecklich. Aber du könntest zum Beispiel eine Gruppenurlaubsreise machen. Ja. Das gibt ja so alle möglichen Reiseveranstalter bieten das ja an, auch für ältere Semester. Aber da habe ich nicht so sehr viel Lust drauf. Ne? Das ist also gut, dann geh nicht zu den älteren Semestern, sondern in eine normale Gruppe. Also du weißt die Richtung, die ich meine. Ne? Ja. Such dir einfach das, wo du auf Menschen triffst, vielleicht auch gemischt. Du hast recht, geh zu gemischten Gruppen, da ist mehr los. Ja, genau, weil also wenn du so in Fitnessstudios oder so gehst, oder jetzt dieses neue hier, wie heißt mit dieser Tanzveranstaltung Zambo oder so ähnlich. Keine Ahnung. Du hast das, was. Das sind dann alles nur Mädels, ne? Ja, du willst ja Männer haben, ist mir schon klar. Klar. Sag mal, du hast so einen rheinischen Akzent. Ja, ich bin waschechte Kölner. Du bist waschechte Kölner. Ja, aber ich wohne nicht mehr in Köln. Ach so. Nee. Ich wollte gerade sagen, dann geh doch bitte in einen Karnevalsverein. Da bist du mittendrin im Leben. Das weiß ich wohl. Wo wohnst du denn jetzt, wenn ich fragen darf? In der Nähe von Aachen. Ah ja, nur gut. Das ist ja nur auch noch Frohsinn. Ja, ja. In Aachen gibt's auch einen tollen Karneval. Ja, ich weiß. Karneval ist super. Ja, ja. Karneval ist ganz super. Also egal, ich kann dich wirklich nur ermutigen, mach das. Das ist genau der richtige Weg. Du hast eine so glückliche Zeit hinter dir. Ja. Dein Mann würde nicht wollen, dass die nächsten 20 Jahren du nur in Trübsal dein... Nein. Mach es. Und ich bin sicher, mit deiner Einstellung, mit so wie du wirkst auch, wirst du über kurz oder lang jemanden Tollen finden und auch eine gute Zeit noch haben. Ohne, dass du deinen Mann dadurch in den Hintergrund schiebst. Der wird ja immer seinen Platz haben. Das immer, war ganz klar. Immer. Ja. Könnte nie, die Position könnte nie ein anderer Mann einnehmen. Könntest du dir denn vorstellen, auch dich nochmal so richtig grundtief zu verlieben? Das weiß ich nicht. Nee, das kann man gar nicht sagen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich an alles andere gedacht, außer den Mann meines Lebens kennenzulernen. Ne? Könntest du auf eine Anzeige antworten? Keine Ahnung. Ist auch nicht jedermanns Sache. Nee, also ich habe da schon mal so gelesen und also die, was da so steht, die Beschreibungen und ich weiß nicht. Also geh raus ins Leben, finde ich auch besser. Ich könnte ein bisschen anzeigen, das könnte ich auch nicht. Ich muss die Menschen vor mir sehen, muss die einschätzen können und da muss man ein bisschen reden, da hatten wir gleich einen Draht. Ja, auch so in den Chatrooms da zu gehen, also da halte ich dazu auch nicht so viel von. Ne? Liebe Gerda, wie gesagt, ich bin absolut optimistisch, dass das gut funktioniert bei dir. Naja, ich versuche dann mal. Nur zu, du darfst jetzt auch keine Scheu haben, aber die hast du schon nicht. Wenn du dich einmal überwunden hast, so rauszugehen, wo immer auch hin, wird das schon dir locker von der Hand gehen, bin ich sicher. Ja, naja. Liebe Gerda, viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, ebenso. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreicht oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Übrigens, kommt immer wieder die Frage per Mail, und das ist wirklich ein Versäumnis, dass ich das noch nicht erzählt habe, zu unserer Aktion, der Versteigerungsaktion des Stuhles. Ja, natürlich ist der Stuhl schon übergeben worden, und das Geld haben wir auch schon, und das Geld wird Ende Juni, Ende des Monats, dem Dr. Mildred Scheelhaus, also das heißt der Universitätsklinik, übergeben. Das nur noch mal so als Hinweis an euch. Hier ist Ricky. Ricky ist 52. Guten Morgen, Ricky. Guten Morgen, Julian. Ricky, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte davon erzählen, dass ich vor 24 Jahren vergewaltigt worden bin. Vor 24 Jahren? Ja. Und zwar von drei Typen. Erzähl mal, was ist genau da passiert? Ja, ich habe mich auf einem Rastplatz rumgetrieben und habe da Kontakt zu Pärchen gesucht. Also auf so einem Sexparkplatz? Ja. Ja. Da gibt es mehrere hier in Mönchengladbach und Umgebung. Und also zu einem Pärchen, zu einem Hetero-Pärchen hast du die gesucht? Ja. Zu einer Frau und einem Mann? Ja, Pärchen und einzelne Frauen. Ja. Ich hatte auch eine Zeit lang Kontakt zu einer einzelnen Dame. Und ich habe mich da auf dem Parkplatz tagsüber rumgetrieben. Hatte schon früh Feierabend. Und zwar kann ich mich noch an den Tag erinnern, den werde ich nie vergessen. Das war der 16. August 1988. Mhm. Und ich bin bin da einem begegnet und mit vorgehaltenem Messer hat er mich von seinen Kollegen fesseln lassen. Zwei Kollegen waren dabei? Ja. Und dann hat man mich oral und anal vergewaltigt. Auf diesem Rastplatz? Auf diesem Rastplatz. Aber da waren noch andere Leute auch. Nee, das war etwas außerhalb. Da ist ein angrenzendes Waldstück. Mhm. Und da hat man mich denn von dem Rastplatz noch weiter weggedrängt. Mhm. Ach so. Mhm. Und dann hat man sich an mir vergangen. Drei Männer. Ja. Und seitdem kann ich keinen Sex mehr haben, weil ich habe da eine seelische Blockade. Mhm. Und erzähl doch mal, wie das dann da weiterging. Die hatten dich gefesselt, damit du dich nicht wehren sollst. Ja. Und haben dann, also drei Männer haben sich an dir vergangen. Und dann, wie ging das denn weiter danach? Ja, danach hat man mich verlassen, gefesselt. Du lagst da? Ja. Ich habe mich dann aufgerappelt und versucht, Richtung Parkplatz zu begeben. Und dann habe ich mich auch auf dem Weg dahin befreien können. Mhm. Habe ich sogar meine Kleider geöffnet und bin meiner Wege gegangen. Warst du mit einem Auto auf diesem Rastplatz? Ja. Bist du dann danach, wo bist du hingefahren danach? Ja, dann bin ich erstmal ein paar Stunden ziellos durch die Gegend gefahren. Warst du im Analbereich verletzt? Ja, ich hatte mehrere Tage Probleme mit der Versorgung. Mhm. Haben diese Männer dich mit Kondomen vergewaltigt? Nein. 4 Jahre später hatte ich einen Unfall und ich wollte Organspenden. Dann habe ich einen AIDS-Test machen lassen. Ja. Und seitdem weiß ich, dass ich HIV-positiv bin. Das auch noch? Ja. Ich schätze, das ist von der Vergewaltigung. Ist die Krankheit bei dir in den Jahren ausgebrochen? Nein. Dann hast du großes Glück. Ich hab die jetzt mit Medikamenten im Griff. Also ich liege unter der Nachweisgrenze. Verstehe. Dann hast du großes Glück gehabt. Das ist ja nun damals vor 24 Jahren, wenn man sich da infiziert hat. Es gibt leider nur wenige Menschen, die leben aus der Zeit. Ja. Du sagst, dass du dann ein paar Stunden mit dem Auto rumgefahren bist. Und dann? Was hast du dann gemacht? Ja, ich habe versucht, das zu verarbeiten. Aber ist mir nie richtig gelungen. Ich habe da einen seelischen Knacks bekommen. Ja. Und ich wollte darauf hinaus, dich zu fragen, du bist nicht zur Polizei gegangen? Nein. Nie? Nein. Warum nicht? Ich war der Meinung, man würde mir nicht glauben. Es passiert selten, dass Männer vergewaltigt werden und dann auch noch gleichzeitig von drei Männern. Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine gewisse Scham da mitgespielt hat. Ja, sicher. Mhm. Wer weiß bis heute von diesem Vorfall? Da habe ich noch niemandem was von erzählt. Du hast seit 24 Jahren da noch nie drüber gesprochen? Ja. Auch von meiner HIV-Infektion wissen meine Eltern auch nichts. Wie ist denn das dann für dich, jetzt hier darüber zu reden? Ja, ich hoffe, mich dann damit ein bisschen befreien zu können. Ja, das ist ja auch richtig, so zu sprechen. Vor 24 Jahren warst du ein junger Kerl. Wie war denn das mit Frauengeschichten dann? Oder zu der Zeit, warst du zu der Zeit, hattest du irgendeine Sache am Laufen mit einer Frau? Nee. Nicht? Und danach ist es nur zu Techtel, Mechtel gekommen, aber zum anständigen Verkehr bin ich leider nicht imstande, weil ich habe da eine seelische Blockade, komme zu keiner Erektion mehr. Das heißt, seit 24 Jahren hast du eigentlich keinen Sex mehr und mit keiner Frau mehr geschlafen? Ja. Hast du denn überhaupt Lust oder Sehnsucht nach Sexualität gehabt? Sprich, hast du onaniert? Hast du mit dir selbst Sex gehabt? Ging das? Es ging mal eine Zeit, aber Es ist in letzter Zeit wieder, also die letzten 7, 8 Jahre, dass wieder nichts klappt. Das heißt, das ganze Leben ist, das ganze, zumindest das ganze Gefühlsleben ist seitdem blockiert und eigentlich kaputt. Ja. Hat sich das auch ausgewirkt auf dein berufliches Leben zum Beispiel? Ja, ich bin jetzt schon Frührentner. Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt? Ja. Warum bist du Frührentner? Ja, einmal durch die 2 Unfälle, die ich hatte, und dann auch die Depressionen und die ganzen seelischen Probleme, die ich mit mir rumschleppe. Warst du denn wegen deiner Depressionen schon mal bei einem Therapeuten oder Psychiater? Beim Psychiater noch nicht. Ich habe Medikamente, Antidepressiva gekriegt, aber die haben nicht viel geholfen. Mensch, Ricky, ich bewundere, dass du den Mut gefunden hast, hier heute anzurufen, nach so vielen Jahren. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ich glaube, dass das Sprechen gut tut und dass das Sprechen erleichtert. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, mit wem ich sonst noch darüber reden könnte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich einem Psychologen so weit öffnen kann. Ich möchte dir so gerne Mut machen, dass du dich öffnest bei einem Psychologen. Sieh doch mal dieses Telefonat, was wir gerade führen, als ersten Schritt an. Ich halte es für ganz, ganz, ganz wichtig, dass du zu einem Psychologen, zu einem Therapeuten gehst. Dir ist etwas sehr, sehr Schlimmes angetan worden, so wie leider auch vielen Tausenden von Frauen. Alle haben ein großes Leid zu tragen, die eine Vergewaltigung hinter sich haben. Alle haben eine brachiale Erfahrung gemacht. Mit großer Angst, mit großer Erniedrigung, mit großem Schmerz. Ja, das kann ich jetzt nachempfinden. Und kaum ein Mensch kann mit so einem Verbrechen alleine umgehen und es schaffen, alleine damit zurechtzukommen. Weißt du, es gibt ja Psychologen und Psychotherapeuten, die sogar spezialisiert sind auf Vergewaltigungsopfer. Egal, ob das nun ein Mann ist, gut, du bist in einer Minderheit, aber Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Ich möchte dir wirklich so viel Mut machen und dich so wirklich überzeugen, dass du zu einem Therapeuten gehst. Du hast in so einem Gespräch überhaupt gar nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Wenn du keine Lust mehr hast und wenn es dir zu unangenehm wird, kannst du gehen. Weißt du, da sind jetzt so viele Jahre vergangen, wo dein Leben nicht so gelaufen ist, wie es wahrscheinlich sonst gelaufen wäre. Ja. Jetzt bist du 52. Das ist schon ein ordentliches Alter, aber es ist noch kein Alter und du bist nicht alt. Das heißt, wenn du eine Chance hast, dann hast du jetzt eine Chance, dein Leben nochmal zu verändern und in eine gute Bahn zu führen, dass du auch nochmal Sexualität erleben kannst und dich vielleicht sogar in eine Frau verliebst und eine richtige Beziehung führst. Das kannst du aber nur mit Hilfe von außen. Das schaffst du allein nicht. Ja, aber da habe ich auch wieder Angst wegen meiner Infektion, in meinem HIV. Verstehe. Aber das ist dann noch ein anderes Thema. Das kannst du dann auch noch bei dem Therapeuten besprechen, wie man da vorgeht. Was meinst du, wie viel HIV-positive Menschen eine glückliche Liebesbeziehung führen? Das funktioniert auch alles. Aber das ist die andere Thematik. Die erste Thematik ist, du musst mit einem Therapeuten über das Verbrechen sprechen, was man dir angetan hat. Ich werde beim nächsten Termin mal mit meiner Psychologin reden. Du hast eine Psychologin? Ja, also da, wo ich die Medikamente, die Antidepressiva. Ach so, verstehe. Ja. Pass auf, ich mache noch einen anderen Vorschlag. Ich habe ja hier auch immer Psychologen sitzen, heute Nacht auch eine Diplompsychologin. Ja. Die ruft dich jetzt mal an nach unserem Gespräch und informiert dich noch, was du am besten machen könntest. Vielleicht auch, wo du dich hinwendest und überhaupt, was so alles anzustellen wäre für dich. Bist du damit einverstanden, dass wir dich nochmal anrufen? Ja. Sehr gut. Ricky, dann bitte ich dich aufzulegen und die Christina, so heißt unsere Psychologin, die ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft. Okay. Tschüss, Ricky. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Ricky. Alles Gute. Schönen Morgen noch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema, dafür würde ich alles geben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen ganz starken Wunsch haben, für den sie wirklich alles tun würden. Also beispielsweise vielleicht jemanden hinter Gitter bringen, gesund zu werden oder das eigene Kind zu retten oder vielleicht irgendwie auch einen ganz bizarren Traum sich zu verwirklichen. Dafür würde ich alles geben. Oder vielleicht jemanden wiederzutreffen, den man über Jahrzehnte nicht getroffen hat. Oder vielleicht die eigene Mutter kennenzulernen. Dafür würde ich alles geben, die man nie kennengelernt hat. Es gibt ja ganz viele Beispiele, weswegen Menschen einen großen Wunsch haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt über dieses Thema, dafür würde ich alles geben, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder meldet euch am Mittwoch vor der Sendung und natürlich auch gerne während der Sendung. Dafür würde ich alles geben, unser Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich begrüßen zu können Elfruhn 65, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Elfruhn. Ja. Schöner Name, ne? Ja, ich stutze gerade so ein bisschen. Ja. Ist das ein ganz alter Deutsch? Mit den Elfen und den Runen ist skandinavisch. Ein skandinavischer Name. Ja, hat mit den Elfen und den Runen zu tun. Und mein Name bedeutet die Elfe, die das Geheimnis bewahrt. Wow. Also ich bin jetzt verbunden mit der Elfe, die das Geheimnis bewahrt. Die Elfruhn, ja, die Elfe, die das Geheimnis bewahrt. Die Elfruhn, genau. Ja. Über was reden wir denn? Ja, ich bin Witwe, ganz frisch. Und Eine kleine Bitte, Elfruhn. Schaltest du bitte den Ton von deinem Radio oder Fernseher? Fernseher aus. Ganz ne? aus, ja, dann können wir besser reden. Das irritiert okay. das so. Hm? Jedenfalls, wir wären im August diesen Jahres 50 Jahre verheiratet gewesen. 50 Jahre? Ja, und ich bin 65. Kannst du dir ja wohl ausrechnen, ne? Ich rechne gerade aus. Du warst 15, als ihr... Ja. Mein Mann ist 11 Jahre älter. Wie kam das, dass du so früh verheiratet wurdest? Ja, das war nicht ganz freiwillig. Das kann ich mir schon denken. Ja. Wer steckte dahinter? Ja, mein Mann. Ja, aber du hattest doch Eltern, die hätten doch sagen können, nee, das Mädel heiratet jetzt noch nicht. Ach so, ja, das meinst du jetzt. Mhm. Erstmal war ja nur eine Freundschaft, ne? Und dann hatte meine Mutter davon gehört und dann mein Mann war hier als Monteur in einer Bäckerei, hatte einen Backofen aufgebaut und wohnte in der Nähe von Stuttgart und er hatte ein Auto und also wenn man ein junges Mädchen ist und gerade dann, ne, wenn das so anfängt, dass man sich mal in jemanden verliebt, ja, ich fand ihn gut und dann ist noch meine Cousine, die ist 4 Jahre älter wie mich, bei zum ersten Treffpunkt mitgekommen und hat sich ihn angeguckt, hat den Daumen gehoben, war okay, bin ich zu ihm ins Auto eingestiegen. Ja, und dann sind wir 3 Wochen, haben wir dann immer gemeinsam was unternommen und dann hatte meine Mutter davon gehört, die ist ein ganz kleiner Ort mit 3000 Einwohnern, da weiß der eine vom anderen alles. Jedenfalls, und da sagte sie, dann warum nimmst du denn so einen Alten? Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, deiner ist doch auch 11 Jahre älter. Und die hat gar nicht geschimpft, dass du als 15-Jährige schon dich da so rumgetrieben hast? Nein, nein, das hat sie nicht. Gerade in der Zeit, da war 15 ja noch wirklich Kind. Ja, ich bin ist ja heute noch. Ja, aber immer heute, noch. Ja, gut, da ist man immer noch Kind. Natürlich, aber damals war es ja noch viel, viel gravierender. Ja, ich werde dir gleich noch mal eine kleine süße Begebenheit erzählen. Jedenfalls, er hatte mich geschwängert und er hatte sich geschworen, das Mädchen, was er schwängert, wird er auch heiraten. Ach so, der hat dieses junge Mädchen, die Elfruhn, die 15 Jahre alt war, geschwängert und dann musste man heiraten, so hieß es damals. Ja, ich musste noch mit meiner Mutter zum Vormundschaftsgericht, um die Genehmigung zu holen, ne, zum Heiraten. Ich verstehe, natürlich, in dem Alter. Ja, ja. 50 Jahre wärt ihr jetzt fast verheiratet gewesen. Nun ist dein Mann gestorben. Ja. Wann genau? Am 4.5. Ganz frisch. Am 4.5., das ist wirklich ganz frisch. Was war passiert? War er schwer krank? Oder? Ja, er war schwer krank. Er hatte 2006 einen ganz schweren Herzinfarkt, wo die Hinterkammer abgestorben ist. Und im Totengewebe kannst du nichts machen, keine Bypässe setzen, keine Stents und nichts. Der Hausarzt sagte zu mir, das flattert da jetzt wie so ein nasses Gewebe rum, ne? Mhm. Und da hat er 2007 in Münster einen Defi bekommen, einen Defibrillator eingesetzt. Ja. Das ist, der nach oben und nach unten anschlägt. Mhm. Weil er auch immer so einen niedrigen Blutdruck hatte. Als er in Münster eingeliefert worden ist, hatte er einen Blutdruck von 30 zu 50. Normalerweise sind die Menschen da schon tot. Ja, allerdings. Ja. Da haben die ihn wieder hochgepäppelt, haben den Defi eingesetzt. Und der ist jetzt, letztes Jahr am 20. September musste der erneuert werden. Mhm. Und wir haben hier ein Klinikum, also da geht alles drunter und drüber. Da haben sie sich für die Operation meinen Mann an Land gezogen. Ich nehme mal an, das war ja 65.000 Euro, ist ja eine schöne Sache, ne? Mhm. Und ja, wir haben hier Kapazitäten und so. Er war schon dann nach, während er war Defi-Patient und musste auch alle Vierteljahr zur Defi-Kontrolle. Da kommt immer einer von der Herstellerfirma und überprüft das. Mhm. Und irgendwann im letzten Jahr haben sie ihm gesagt, die Batterie ging zur Neige und er müsste einen neuen haben. Also hat er den hier bekommen und normalerweise hätte nach 4 Wochen dieser Typ von der Herstellerfirma kommen müssen, um den Defi auf seine Bedürfnisse einzustellen. Ja. Und nach 14 Tagen noch eine Nachuntersuchung, ob das alles okay ist. Mhm. Und es war nichts. Mhm. War gar nichts. Und im Februar diesen Jahres ging es meinem Mann überhaupt nicht gut. Das hatte er schon öfters. Wissen Sie was, wenn ein Mensch so viele Tabletten nehmen muss, der muss alle halbe Jahr mal entgiftet werden. Natürlich. Oder also, er hatte mal Wasser in der Lunge. Also der ist viel schiefgelaufen, kann man so sagen. Ja, da ist ganz viel schiefgelaufen. Ja. Denn seit dem neuen Defi-Einsetzen ging es eigentlich bergab. Und da hat er sich selber noch die Einweisung vom Hausarzt geholt, weil er dachte, es geht wie immer, er kriegt gleich Infusionen, nicht, kommt an Tropf und 4, 5, 6 Tage und dann geht's ihm wieder gut. Und nothing. Dass da so viel schiefgelaufen ist, ist das der Grund deines Anrufes? Nein, das ist nicht der Grund meines Anrufs. Nun ist er verstorben. Und er hat einen 10-wöchigen Todeskampf gehabt wegen dem neuen Defi. Stellen Sie sich mal vor, der wollte sterben und konnte nicht, weil immer der Defi wieder anschlug. Was ist der Grund? Was ist der Grund? Und jetzt habe ich habe mich gewundert, als er noch mal fast halb tot hier oben schon in seinem Zimmer lag, da hatte er alle seine kleinen Kalenderbüchchen da liegen. Mhm. Ich habe mich da gar nicht drum gekümmert, das hat mich auch überhaupt nicht interessiert, ne? Mhm. Das waren seine Tagebücher. Mhm. Und als er dann verstorben war und ich ging in den Keller und ich bin noch gar nicht auf dieser Welt eigentlich richtig. Ich muss das Haus beschicken und Garten und seine Sachen und ausräumen und alles. Es ist einfach entsetzlich. Ich denke gerade an diese schönen 22 Jahre, die vorhin dran waren, nicht? Ja, ja. Wenn ich Ihnen ganz ehrlich sagen soll, ich hatte 50 Jahre gequälte Scheiße. Ach so, das war eine schlechte Ehe. Ja. Was hast du jetzt in diesen Tagebüchern entdeckt? Ja, jetzt geht's los. Das, was ich schon vermutet habe, dass er laufend fremd gegangen ist. Das hat er aufgeschrieben in die Tagebücher? Ja. Laufend heißt wie viele Jahre? Also er hatte ein Verhältnis mit er ist 64, ist unsere Tochter geboren und da ist er in Leverkusen angefangen zu arbeiten. Das ist 200 Kilometer weiter von uns. Mhm. Mit einem Bekannten hier aus unserem Ort und die haben sich immer abgewechselt im Fahren. Und dann, Frauen haben ein ganz feines Gespür dafür, ne? Ich habe das geahnt. Das heißt, 1964 fing es schon an? Ja. Und das zog sich dann die ganzen Jahrzehnte? Der hat ein 10 Jahre langes Verhältnis mit einer Frau von seinem Arbeitskollegen gehabt. Wenn du sagst, das war eigentlich eine schlechte Ehe. Ja. Du hast es gerade noch drastischer ausgedrückt. Was hast du gerade gesagt? Gequälte Scheiße. War die Ehe? Ja. Und du hast so früh schon eine Ahnung gehabt, da stimmt irgendetwas nicht mit dem Typ. Warum hast du den nicht verlassen? Ich hatte ihn verlassen. Ach, du hast ihn verlassen? Ja. Und warum bist du wieder zurückgekommen? Weil er mich unbedingt wiederhaben wollte. Und warum bist du zurückgegangen? Ja, weil er mich unbedingt wiederhaben wollte. Und das hat dich überzeugt? Ja. Warum? Ja, weil ich ihn geliebt habe. Das doch? Ja. Wirklich? Ja. Sicher habe ich ihn geliebt. Aber das war dann eines Tages, blieb das dann auf der Strecke, ne? Das muss ja, wenn man im Nachhinein, du bist 65 Jahre alt, ihr wart fast 50 Jahre verheiratet, dann liest du in den Tagebüchern deines Mannes, dass der dich jahrzehntelang betrogen und belogen hat. Ja. Du musst doch einen Hass haben, oder? Nee, das kann ich nicht sagen. Nee, Hass habe ich nicht. Enttäuschung? Weißt du, sehr enttäuscht. Ich habe damals in der Kirche, habe ich ja vor Gott ihm Treue geschworen. Mhm. Und für mich ist das geltend. Mhm. Ne? Du warst ihm immer treu. Ich war war ihm immer treu. In den 50 Jahren komplett. Ja, ich hätte auch Chancen gehabt und da haben sich auch andere Männer für mich interessiert. Aber da habe ich überhaupt gar keinen Sinn drin gesehen. Das heißt? Ich hatte zwei gesunde Kinder. Ja. Ja. Das heißt, dieser Mann war dein einziger Mann in deinem Leben bisher? Ja. Und er hat sich Frauen gehabt? Der hat sich schadlos gehalten. Ja. Bricht für dich im Nachhinein so dein Leben zusammen, wenn du das liest? Ja, so ungefähr. Ich bin am Erdboden zerstört. Wenn du Ich habe 10 Wochen habe ich ihn jetzt in den Tod begleitet. Das heißt, ich bin 10 Wochen lang jeden Tag ins Klinikum gefahren und habe ihn versorgt. Ich habe ihm den Mund ausgewaschen, wenn er festklebt war. Und zuletzt habe ich immer gedacht, wenn ich in das Zimmer ging, ich steige in das Munkbild. Und das kenne ich schon ewig. Mein Vater hat sich immer für Kunst interessiert und daher kannte ich das Bild. Also eine ganz schwere und schlimme und gravierende Erfahrung gemacht durch den Todeskampf. Todeskampf, und 10-wöchigen Todeskampf, und, ja. Und dann liest man sowas. Mit welchem Gefühl gehst du denn heute? Ich weiß gar nicht, ich weiß noch nichts. Domian, ich weiß, ich manchmal denke ich, ich bin noch irgendwo zwischen Zeit und Raum. Das glaube ich. Ja. Wenn du zum Friedhof gehst, was denkst du? Nee, das brauche ich nicht. Warum nicht? Nein, er hat sich anonym, er hat sich einäschern lassen und hatte alles im letzten Jahr Oktober mit dem Beerdigungsinstitut abgemacht. Ja. Er wollte eingeäschert werden und die Urne sollte anonym beigesetzt werden. Hast du seine Sachen noch in der Wohnung im Haus? Ja, alles noch. Ist doch klar. Naja, ich frage. Von oben bis unten. Unten seine Gartensachen, die er zum Gartenarbeiten angezogen hat. Mhm. Die Schränke voll hier. Ja, ich habe 3 große Säcke mit seinen Sachen hier im Schlafzimmer stehen. Gibt es jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst? Ja, doch. Zum Glück gibt es auch die Telefonseelsorge. Ja, das ist gut. Da kann man sich natürlich dann auch Hilfe holen, auf jeden Fall. Das finde ich so einen herben Schlag, wenn man so etwas liest. So eine Lebenserschütterung. Dass du wahrscheinlich noch Wochen und Monate brauchst, um das überhaupt einzuholen. Ich glaube, bestimmt 2 Jahre, bevor ich wieder... Wer weiß. Aber weißt du was, Domian, das muss ich auch mal eben mit einflechten. Ich habe mich immer gegen meinen Mann durchsetzen können, und zwar um Reisen. Mhm. Ich reise gerne. Mhm. Und ich bin 1991 das erste Mal... Ich habe eine Tante, die war die Bastelhilde auf den Schiffen. Mhm. Die hat mit den Frauen gebastelt, wenn Seetage waren, damit die nicht den Seekoller kriegten. Mhm. Und da bin ich an diese Kreuzfahrten geraten. Die sagte mal, komm doch mal einfach mal mit, guck mal, schnupper mal, Mittelmeer und so. Mhm. Habe ich gemacht. Entweder man mag es oder man lässt es, nicht? Mhm. Und ich hatte Blut geleckt und ich habe 25 Kreuzfahrten gemacht. Gott sei Dank. Ich bin mindestens schon 10-mal rund um die Welt. Das heißt, das hast du dann aber alleine gemacht, ohne ihn? Habe ich immer alleine gemacht. Das ist auch schon mal sehr gut. Ja. Vielleicht ist das auch eine Wenn auch 8 Wochen vorher nur Krach und Zank und Streit waren und ich fahre dich nicht dahin, ich fahre dich nicht zum Bahnhof und ich fahre dich nicht nach Münster. Ich sage, das brauchst du auch gar nicht. Ich sage, da gibt es genug andere, die mich fahren. Mit Kusshand. Vielleicht ist das auch ein guter Plan, das in der nächsten Zeit zu machen. Ja, ja, das ist jetzt so. Ich bin unheimliche Katzenliebhaberin. Ach so, du hast Katzen. Ich ja, und eine mussten wir letzten Herbst einschläfern lassen. Mhm. Und wir haben die sind beide 1998 zu uns gekommen. Mhm. Der jetzt hier bei mir auf dem Bett liegt, der war von der Mutter viel zu früh weg. Den habe ich noch mit einem Puppenfläschchen aufgezogen. Ich verstehe. Der hat immer an mein T-Shirt genuggelt und seitdem heißt er Nuki. Und eine Woche später... Da kommt die Nachbarstochter und sagt, mir ist eine Katze hinterhergelaufen. Da habe ich gesagt, geh mit der Katze zurück, wo sie dir nachgelaufen ist. Die hat da auch ein Zuhause. Nein, jetzt wir haben eine alte Schulbank hinterm Haus. Da hat der Kater sich draufgesetzt und hat gesagt, hier bin ich und hier bleibe ich. Das ist 13 Jahre her. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt rufen wir dich mal an. Nochmal an, weil ich gucke nämlich gerade auf meine Uhr. Unsere Zeit läuft ein bisschen weg. Ich finde das, um es nochmal zusammenzufassen, ich finde das auch dramatisch, was du mir erzählt hast. Und das braucht eine wirklich eine gravierende Zeit, ehe man das verdaut, und lenk dich bloß ab, soweit du das kannst. Wir rufen dich aber dennoch jetzt nochmal an, vielleicht hat meine Psychologin noch eine Idee, wie dir noch schneller zu helfen ist und besser zu helfen ist. Ja, danke schön. Sehr gerne, Elfo. Du nimmst bitte auf, wir melden uns. Danke, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, tschüss. Tat sehr gut. Alles Gute. Und wenn ich noch weitersprechen kann, dann freue ich mich. Sehr gerne, das geht ja. Und du legst erstmal auf. Ja, danke. Tschüss, ciao. 1.40 Uhr haben wir und hier ist André und André ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. André, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um meine Beziehung. Was ist da los? Ich bin seit 1 Jahr und 7 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Wir haben eine gemeinsame Wohnung. Ja. Sie ist 8 Jahre jünger als ich. Mhm. Und wir haben ein großes Problem, und zwar ist unsere Beziehung so auf den wackeligen Beinen. Sie hat mich 2-mal betrogen. Einmal mit einem Bekannten und das 2. Mal über eine längere Zeit mit meinem älteren Bruder. Mit dem älteren Bruder? Ja, mit meinem eigenen Bruder. Ich stutze gerade. Zum einen erstmal natürlich, dass es dein Bruder ist. Und ihr seid ja immer noch gerade gar nicht lange zusammen. 1,5 Jahre. Ja. Und ja, da passieren schon so drastische Sachen. Ja, leider Gottes. Wie hast du das denn rausbekommen? Beides mal. Mein Bruder hat es mir gebeichtet. Der Bruder hat es dir gebeichtet? Ja, ich hätte es gerne von ihr gehört, aber... Wie lange lief denn das mit dem Bruder? Ich kann es nicht sagen, also es lief schon eine längere Zeit. Nachdem er das gebeichtet hat, erstmal die Frage, wie hast du auf ihn reagiert? Hass. Hass. Gefühlslos, Hass. Ich bin sowas von enttäuscht, gerade in der eigenen Familie, wo man von der Familie verlangen kann, wo man Vertrauen haben sollte. Mhm. Da passiert sowas, also dass davor mit ihr den anderen Bekannten, das habe ich ihr leichter verziehen können und auch einen neuen Start für unsere Beziehung Mumm gegeben. Und du hast dann sie dann der alte Bruder. Ja, du hast sie dann ja damit konfrontiert, dass dein Bruder dir das gesagt hat. Ja. Wie hat sie sich denn da geäußert oder gerechtfertigt? Bis heute noch gar nicht. Wie bis heute nicht? Also sie hat ihr gesagt, es tut ihr sehr, sehr leid und sowas wollte sie nicht, aber so richtige... Wann hast du es erfahren? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist jetzt genau am einen Monat. Am einen Monat? Am vierten letzten Monats habe ich es erfahren. Und sie hat weiter, außer dem, was du gerade gesagt hast, nichts dazu erwähnt oder erklärt? Na, wenigstens versucht hat sie es, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Okay. André, weißt du, der Fall wäre für mich ganz schnell erledigt. Tschüss. Tschüss. Oh, das kann ich nicht. Ja. Wie viel Mal willst du denn noch einen vom Buch kriegen? Wenn man so jung zusammen ist und da passieren 2-mal so... Solche Sachen, solche Hammergeschichten, raus aus der Beziehung, das war's, weg. Was willst du denn mit der noch? Also ich bin, bitte was? Was willst du denn mit der noch? Kannst du denn in die noch Vertrauen haben? Nee. Hätte ich nicht. Vertrauen wäre völlig kaputt zu der Person. Also mein Vertrauen ist auch so richtig kaputt. Also bevor ich sowas wieder mit ihr aufbauen würde, es ist sehr, sehr, sehr schwer für mich. Und vor allen Dingen das Schlimmste dabei dran ist jetzt, für mich persönlich merke ich, unsere Beziehung geht in der Hinsicht jetzt runter den Bach. Sie hat ein Arbeitsangebot bekommen von einem Kumpel und der hat sie vorgeschlagen, vielmehr habe ich ihr damals den Laden gezeigt. Das ist so ein Table Dance. Und jetzt hat sie so ein Arbeitsangebot, dass sie da arbeiten können. Als Table Dancerin. Ja, und das macht ihr richtig viel Spaß, weil das Tanzen ist ihre Leidenschaft. Okay, da sind ja die nächsten Sachen auch programmiert, so wie sie drauf ist. Die Arbeit ist von hier aus jetzt 30 Kilometer entfernt. Wenn sie jetzt 3-4 Tage da machen würde, abends bis morgens durch, dann würde sie auch da, hätte sie eine Möglichkeit, so ein Apartment, wo sie da schlafen kann. Und dann werde ich noch weniger sie sehen und dann die Gedanken, die mir dann im Kopf durchgehen, ich weiß nicht, Domian, hier, ich bin natürlich, am Ende. Natürlich, klar. Ehrlich, wie ist denn das überhaupt für dich, dass sie so einen Job macht? Ich meine, Table Dancerin, man muss davor meinen, das ist eine Nackttänzerin, die auf dem Tisch tanzt. Also, ich freue mich für sie, wenn sie da was dazu kriegt. Aber, ich habe so meine kleinen Probleme, aber es ist jetzt nicht komplett nackt, es ist nur oben ohne. Ne? Ja, das alles an. Aber okay, darum geht's eigentlich jetzt auch, glaube ich, gar nicht in erster Linie, obwohl da manch ein Typ auch seine großen Schwierigkeiten hätte, wenn er mitbekommt, seine Freundin wird jetzt Table Dancerin. Und ich kann es auch verstehen, wenn da ein Typ sagt, nee, pass mal auf, das ist auch nicht mein Fall. Wie ist denn überhaupt euer Umgang miteinander? Ihr wohnt zusammen nach all dem, was passiert ist. Wie geht ihr miteinander um? Ja, es ist krass eskaliert zwischen uns schon und richtig Streit. Und ich musste mich schon so weit so die Zähne zusammenbeißen, dass ich nicht die Nerven verliere, die Geduld und die Konzentration, dass ich sie anpacke oder sowas. Also es ist schon richtig krass zwischen uns geknallt. Es hat schon richtig Boom gemacht, aber ich liebe diese Frau und ich kann mir nicht vorstellen ohne sie, weil ich bin ja jetzt schon, wenn ich mich schon seelisch so abhängig gemacht habe, und das bin ich, weil Vergangenheit, ich könnte dir so viel noch erzählen, Domian, aber da würde die Zeit nicht so reichen. Ja, ich hake da mal eben ein. Das ist gut, wie du es formuliert hast. Du sagst, ich bin seelisch von der abhängig. Das ist aber keine Liebe, André. Ja, ich weiß. Ich muss dir so sagen, Domian, ich habe mit 5 Jahren meine Mutter verloren. Meine leibliche Mutter ist verstorben und von da an habe ich gelernt zu kämpfen. Und in der Beziehungsliebe habe ich mich immer von der Frau seelisch abhängig gemacht, weil ich das mir gesucht habe, was zu der Zeit meine Mutter damals mir nicht geben konnte. Ist klar. Und jetzt hast du die Verlustängste, dass sie weg ist und du allein da stehst. Ja, richtig. Ich verstehe. Wobei ich glaube, so objektiv gesehen von außen wäre das der klügste Schritt, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Ich glaube, du musst eine ganze Menge an dir tun und für dich tun. Warst du schon mal bei einem Therapeuten oder einem Psychiater? 20 Mal. 20 Mal schon. Zurzeit auch? Nein. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, da ist es nicht so leicht. Also ich glaube, das ist jetzt neben dem Liebesproblem, ist das ein psychologisches Problem deinerseits, dass du da nicht dich wirklich klar entscheiden kannst, aufgrund dieser Abhängigkeit, die da besteht. Und die Frage ist, warum besteht diese Abhängigkeit und warum kommst du da nicht raus? Dazu möchte ich jetzt meine Psychologin hinzuziehen. Ja, ich finde, das ist jetzt wichtig und das müssen wir so machen. Da bitte ich dich aufzulegen, André, und du wirst gleich kompetent von meiner Psychologin beraten, was du in Sachen Psychologie da unternehmen kannst und Psychotherapie. Ja? Gut, André. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir noch einen schönen Morgen dann. Wünsche ich dir auch. Und du legst auf, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Mach ich. Tschüss. Nathalie ist 30. Guten Morgen. Hallo Nathalie. Um was geht's bei dir? Also ich habe ein Problem seit fast einem Jahr jetzt. Ich habe nicht verstanden. Du hast? Hatte ich einen Freund. Vor einem Jahr? Ja, also waren wir so ein bisschen mehr wie ein Jahr zusammen. Ja. Und seit, sage ich so, fast ein halbes Jahr hat mich verlassen. Ja. Weil er hat etwas gemerkt. Er hat etwas gemerkt? Ja, ich habe immer einen großen Wunsch, Kinder zu haben. Darf ich mal fragen, wer du kommst, aus welchem Land? Dann kann ich deinen Akzent besser einordnen. Ich bin Italienerin. Italienerin? Ah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Eine Italienerin. Ja. Er hat dich vor einem halben Jahr verlassen. Ja, genau. Und du hattest einen großen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Genau, richtig. Nur, also ich kann Kinder bekommen, nur, naja, das kommt nicht der Richtige, dann wollte ich nicht. Und meine letzte Freund ist Marokkaner. Ich muss dich nochmal fragen, entschuldige, ich habe dich akustisch jetzt nicht verstanden. Du kannst Kinder bekommen. Ja, genau. Das geht. Und wollte er keine Kinder mit dir haben? Nee, wollte nicht. Und das war der Grund, auch weswegen er dich verlassen hat? Nein, das, ich denke auch, aber war auch ein anderes Problem, weil ich habe letzte Zeit so Porzellanpuppe gekauft, 4 Stück, bisschen groß, und ich spiele gerne mit der Puppe. Du hast eine Porzellanpuppe gekauft? Genau, 4 Stück. 4 Porzellanpuppen? In meinem Wohnzimmer, und ich spiele gerne mit den Puppen. Moment, sind das so Babypuppen? Ja, so sind Sammelpuppe aus Porzellan. Ja, sehen diese Puppen aus Porzellan wie Babys aus? Genau, richtig. So. Sind so kleine Kinder, haben sowieso richtige Haare, weil, wie gesagt, ein Sammelstückpuppe. Und wie viel hast du? 3 Stück? 4 Stück. 4 Stück sogar. Und um die kümmerst du dich so, als wären es deine eigenen Kinder? Richtig, ja. Und letzte Zeit wurde ein bisschen extrem. Ich weiß, klingt vielleicht etwas verrückt, bestimmt. aber wurde so stark meine Wünsche. Und dann, wenn ich zum Beispiel gehe ins Schwimmbad, nehme ich mindestens eine mit. Nämlich so eine Rucksack groß, wo passt drinnen. Ich übersetze mal so ein bisschen, falls die Leute dich nicht so gut verstehen. Also wenn du schwimmen gegangen bist, wolltest du sogar so eine Babypuppe mitnehmen und hast sie in den Rucksack getan? Ja, richtig. Meine Puppe habe ich nur eine, die ich nicht als vier nehmen, aber eine habe ich immer mitgenommen. Alle vier wären ein bisschen viel gewesen. Das war zu der Zeit, als du mit deinem Freund noch zusammen warst. Ja. Und habe ich echt gespielt mit Verstecken, dass er werde das nicht merken, weil sowieso konnte das nicht verstehen. Schon alleine, weil es, als Marokkaner andere komische Mentalität und so. Ja. Und hat letzte Zeit auch viel getrunken und hat mich besucht auch gestern und vorgestern. Wer hat sich denn von wem da vor einem halben Jahr getrennt? Du von ihm oder er von dir? Er ist weggegangen, aber trotzdem ab und zu kommt. Hat er das mit den Puppen entdeckt? Ja, hat mich erwischt und findet das krankhaft und so. Ja, sicher, ich weiß, das ist auch nicht so normal. Und das war denn auch der Hauptgrund, weswegen er gegangen ist, dass du diese Babypuppen hast? Ja, aber ich denke, dass der andere Grund ist auch, weil er will bestimmt nur so Papiere, dass hier bleibt in die Verstehe. So, jetzt lass uns über deine Babypuppen sprechen. Das ist ja schon ziemlich krass, muss ich sagen. Du bist eine junge Frau von 30 Jahren, kaufst dir 4 Babypuppen, also Porzellanpuppen, die wie Babys aussehen, und behandelst du die auch wie Babys? Ja, richtig. Sprichst du mit denen? Ja, ich spiele gerne. Haben die Namen? Ich gekauft auch bei Intertoys. Nee, keine Namen. Keine Namen. Hab ich nie gedacht, so einen Namen zu geben. Aber sind für mich, wie gesagt, wie meine eigenen 4 Kinder. Und ziehst du die auch jeden Tag neu an? Nee, jeden Tag nicht, aber ich gehe bei ihr in den Laden und da kaufe ich immer schicke Klamotten, Mütze, kleine Handtasche, so wie die machen so die kleinen Kinder mit ihren Puppen. Wie groß sind diese Kinderpuppen? 60 Zentimeter groß. 60, na, gut einen halben Meter groß. Mhm. Ja. Beispielsweise kaufen auch die Pampers. Ach, das kaufst du auch. Das heißt, du wickelst auch diese Puppen. Richtig, ja. Du kaufst neue Pampers, wickelst die Puppen und schneidest. Also nicht die machen. Aber so ab und zu, so, wenn ich fühle so, dass ja, weiß ich nicht, wenn ich fühle mich so ein bisschen alleine. Ich wollte zum Beispiel mit meinem Ex-Freund das mit Ruhe besprechen und um zu gucken, so, wann könnte er mich helfen. Mhm. Das werde ich. Ich sag dir mal eins, Nathalie. Ja. Ich glaube, das geht weit über ein Hobby hinaus. Ich glaube, das ist ein Ausdruck einer, ich sag mal vorsichtig, einer seelischen Krise, in der du steckst. Wenn man etwas so macht, steckt dahinter etwas Besonderes. Und ich glaube, dass es dir nicht letztendlich, wenn man so tief in dich hineingucken würde, nicht so sehr gut geht. Stimmt das? Ja, nämlich manchmal, bin ganz ehrlich, manchmal, ich lache mich selber darüber. Mhm. Oh, Entschuldigung. Weil, sicher, ich weiß, dass das ist ein bisschen komisch, ein bisschen krass. Mhm. Und ich weiß genau, dass keine Mann macht das mit. Mhm. Ja. Ja. Das schreckt natürlich einen Mann ab. Ja. Aber dahinter steckt natürlich auch der wahnsinnige Wunsch, dass du endlich mal selbst Kinder haben möchtest. Ja, und auch weil, wie gesagt, da habe ich auch eine, okay, früher habe ich auch keine richtige, normale Kindheit gehabt. Mhm. Und jedes Mal, wo ich habe mich verliebt, immer dieselbe komische Leute, also immer aus Marokko. Ah, verstehe. Nathalie, da müssen wir jetzt mal ein bisschen noch genauer ran. Das heißt, da brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich hoffe, dass wir dir dann ein bisschen helfen können und dir noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben können. Also ich habe meine eigene Therapeut jetzt seit gute 2 Monaten so ungefähr. Zwei, drei Monate. Komme ich super zurecht. Weiß der das? Ja. Bin ich extra gegangen wegen diesem Problem. Sehr gut. Und auch, weil ich möchte meinen Ex-Freund wieder zurück haben. Sehr gut. ein guter Therapeut ist gut, zwei sind noch besser. Bei mir hier im Hintergrund arbeitet die zweite und die ruft dich jetzt an. Einverstanden? Nee, nicht so gerne, weil mache ich nicht so, wenn zu viel von mir das. Okay, dann lassen wir es sein. Aber dann, ist ja total nett von dir. Dann bist du in guten Händen, dann bin ich beruhigt. Und hoffe, dass du mit deinem Therapeuten einen guten Weg findest. Und da wünsche ich dir viel Glück und alles Gute zu. Dankeschön. Sehr gerne, Nathalie. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Lisa. Und Lisa ist 22. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Du bist noch dran. Um was geht's bei dir? Ja, ich dachte, ihr ruft mich gar nicht mehr an. Deswegen habe ich gar nicht mehr damit gerechnet gerade. Ja, aber du hast uns ja angerufen, jetzt haben wir dich zurückgerufen. Aber keine langen Vorreden. Um was geht's denn bei dir? Okay, es geht darum, dass ich irgendwie Probleme mit Sex habe. Warum? Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich habe jetzt schon seit 3 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Mhm. Und gar keinen Sex, auch nicht mit dir selbst. Doch, ab und zu mit mir selbst schon. Und aber jetzt auch nicht so richtig oft, aber eben nicht mit Männern. Ja. War das denn früher anders? Ja, also ich habe davor eine Beziehung gehabt, über 2,5 Jahre, und da lief eigentlich alles ganz gut. Und ja, seitdem die Beziehung dann beendet worden ist, also von mir, dann keinen mehr. Warum wurde die Beziehung beendet? Ja, also ich sag mal, das war jetzt so die erste große Liebe, war so eine Beziehung, war schon alles gut, aber am Schluss hat es sich dann auseinandergelebt. Also ich habe mich weiterentwickelt und er eigentlich nicht. Und ich wollte viel vom Leben und er jetzt nicht. Also wir haben uns jetzt halt nicht gestritten oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich aber ganz normal auseinandergegangen. Wenn du sagst, ich wollte viel vom Leben, mehr vom Leben, wie erklärst du dir das, dass du dann so zurückgegangen bist und dass nichts mehr passiert? Weiß ich nicht. Also das mehr von Leben habe ich jetzt eher in Richtung Karriere und Ausbildung. Na gut, aber egal, du hast ja wahrscheinlich eine Mutmaßung, was da los ist mit dir. Woher es vielleicht rühren könnte, was ist so deine Idee? Ja, also da gibt es mehrere Ideen. Das eine zum Beispiel ist, dass als ich 13 war oder 14, dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und sozusagen Stiefvater, also meine Mutter hat ihn kennengelernt, da war ich 1 Jahr alt, und die haben dann geheiratet und waren 13 Jahre zusammen. Ich habe immer rausgefunden, dass der meine Mutter betrügt, und ich habe damals, da war ich halt mitten in der Pubertät, habe halt am Computer Bilder gefunden, wo er mit anderen nackten Frauen zu sehen war, und es war schon ein ziemlich prägendes Ereignis. Also ich kriege die Bilder auch nicht wirklich aus meinem Kopf. Das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drüber nachdenke, ne, dafür ist es schon ziemlich lange her und man muss sie auch irgendwann verarbeiten, aber damals war das schon richtig schwer und ich konnte eine Zeit lang gar nicht mehr lachen und alles. Mhm. Das ist eine Idee. Du hast gerade gesagt, da gibt es mehrere Ideen. Ja, zum einen das, und dadurch konnte ich auch nicht wirklich so, sag ich mal, ein richtiges Verhältnis zu Sex für mich selber aufbauen. Hattest du denn mit deinem Freund, mit dem du eine Weile zusammen warst, war das wirklich ein guter, eingehender Sex und ein einvernehmlicher Sex? Das war auf jeden Fall einvernehmlicher Sex, ja. Und es hat dir auch Spaß gemacht? Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber jetzt ist es alles anders danach. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich sag mal, damals bin ich so in diese Sex-Sache reingerutscht. Ich habe das vielleicht jetzt, das war nicht mein erstes Mal, wo ich mit meinem damaligen Freund hatte. Ich habe davor, sag ich mal, mit 3 verschiedenen Männern One-Night-Stands gehabt. Ich wollte halt mitreden damals, ne, 17. Die Freundinnen hatten schon Sex und so weiter. Und dann dachte ich, okay, mache ich es einfach auch. Und da hat man auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwann meinen damaligen Freund kennengelernt. Ja. Und dann ist das alles super gelaufen. Und irgendwie holt es mich jetzt aber trotzdem alles wieder ein und ich kann irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Lisa, du hörst im Hintergrund die Musik meiner Sendung. Das heißt, die Sendung ist gleich rum. Ich bitte dich aufzulegen, und wir melden uns gleich nochmal bei dir und sprechen dann im Hintergrund weiter. Alles klar, danke schön. Bis gleich, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Gerne könnt ihr ab 0 Uhr anrufen oder mailen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen.